Zum 90. Jahrestag der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus durch Genossen Kim Il-sung wurden am 17. Oktober im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Daesung Kränze niedergelegt. Auf dem Podest zur Kranzniederlegung im Ehrenhain lag ein Kranz im Namen des verehrten Genossen Kim Jong-un. Im Ehrenhain war die Ehrenformation der koreanischen Volksarmee angetreten. An der Kranzniederlegung nahmen teil die führenden Repräsentanten der Partei, des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Fang Byung-so und Choi Ryong-hae, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei, Militär- und Marktorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die werktätigen Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang. Die Teilnehmer legten an der Bronzebüste der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk Blumen und Blumensträuße nieder und verneigten sich in schweigendem Gedenken an sie. Auf dem Podest wurden ein Kranz im gemeinsamen Namen des Vertreter der Partei der Arbeit Koreas, des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVIRK und des Kabinetts der DVIRK und die Kränze im Namen der Militärorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, der Bereiche Bildung, Gesundheitswesen und Massenmedien sowie der Partei und Marktorgane, Werke, Betriebe und Landwirtschaftsbetriebe in der Stadt Pyongyang gelegt. Die Ehrenformation der koreanischen Volksarmee hielt eine Parade ab.